erst für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Ja, ich heiße Walter Schmidt, Herr Doktor, aber ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich sehr schlecht. Welche Beschwerden haben Sie? Ja, ich fühle mich seit morgen, ja morgen, seit 3 Stunden, ich fühle mich sehr unruhig. Und ja, ich bekomme kaum Luft und mein Herz schlägt sehr schnell. Oh, es ist schlimm. Ja, vermutlich habe ich Herzinfarkt. Ich weiß nicht. Ja, Haben Sie Bauchenge Atemnot? Gefühl. Ja, Atemnot habe ich. Ich muss Ja, ich habe auch jetzt Enge unterbrechen. Gefühl. Ja, ich muss das Erstgespräch jetzt unterbrechen, um ein EKG schreiben und Ihre Vitalparameter erfassen, Herr Schmidt. Ja, ich bedanke mich, Herr Doktor. Ich fühle mich nicht gut. Gerne. Jetzt können wir weitermachen. Seit wann haben Sie Herzrhythmusstörungen? Ja, seit morgen, seit 3 Stunden habe ich, ja, mein Herz schlägt am Hals. Und das ist sehr schnell, denke ich. Verstehe. Ja, sterbe ich jetzt, Herr Doktor, sterbe ich? Ich habe Nein, sehr machen Sie große sich Angst. deswegen keine Sorgen, bitte. Sie sind hier gekommen. Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind für Sie da. Wir tun alles für Sie, Herr Schmidt. Machen Sie sich keine Sorgen, Ja, bitte. meine Hände auch zittern jetzt. Haben Sie Schmerzen? Ja, im Brustkorb habe ich Schmerzen. Ich kann nicht gut Luft bekommen. Haben Sie Einatmungsproblem oder Ausatmungsproblem? Weiß ich nicht, ich kann nicht gut atmen. Und ein bisschen schnell atme ich. Hatten Sie das schon mal? Ja, ehrlich zu sagen, hatte ich in seit 3 Monaten viermal diese Gefühl gehabt. Ich habe viermal ein Notaufnahme besucht, aber keine Lösung habe ich gefunden. Herr Doktor, helf mir bitte. Waren Sie deswegen beim Arzt? Ja, ich war in der Notaufnahme viermal. Wie wurde es behandelt? Ja, sie haben mir Sauerstoff gegeben und ein paar Medikamente gegeben und zu Hause geschickt. Weiß ich nicht, was Verstehe. passiert ist. Brauchen Sie Sauerstoffmask? Jetzt? Ja. Ja, weiß ich nicht, Herr Doktor. Sie sind Arzt. Ich bin nicht. Ich habe Ihre Vitalparameter erfassen. Alle sind ganz in Ordnung. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Aber Oh, freut mich, Herr wenn Sie Doktor. fühlen, ich kann Ihnen ein Sauerstoffmask geben. Okay. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen, Herr Schmidt? Na, nein, nein, nein. Ich war in der beim Arbeit und ich fühlte mich sehr schlecht und deswegen komme ich hier. Wie stark sind die Brustschmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ich kann nicht ja das beschreiben, aber vielleicht 5, 6, weiß ich nicht. 5, 6. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Dumpf, stechend, ziehend? Ja, ich habe Drückgefühl und ich kann nicht stechend oder ja, weiß ich nicht genau. Wann war die letzte Probleme? Sie haben schon gesagt, seit 3 Monaten haben Sie viermal ähnliche Beschwerden. Wann war Ja, die letzte? vor 3 Wochen hatte ich letzte. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nein, im Brust habe ich Schmerzen. Haben Sie Husten? Nein, nein, habe ich nicht Husten. Haben Sie Herzstolpern bemerkt? Ja, mein Herz schlägt schnell. Ich habe, Schnell, ja, schnell. weiß ich nicht. Herzklopfen. Haben Sie, schwitzen Sie häufig? Oder Ja, haben Sie manchmal schwitze ich. Nachtschweiß, Ich fühle mich, ich. Schweißausbrüche? Nein, ich habe keine Nachtschweiß, aber ich fühle mich jetzt heiß und ein bisschen schwindelig. Ist Ihnen schwarz vor Augen? Nein. Haben Sie Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig? Nicht Fieber, aber ich fühle mich jetzt heiß. Ich weiß nicht, ob ich Fieber habe. Haben Sie es gemessen? Nein, nein, habe ich nicht gemessen. Wie gesagt, brauche ich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Sie heißen Walter Schmidt. Ja. Ich buchstabiere mal eben SCHMIDT. Ja, DT. Den Vornamen Walter. Ja, Sie haben recht, Herr Doktor. Wie Sie alt sind haben. Sie, Herr Schmidt? Ich bin 32, Herr Doktor. Ihr Geburtsdatum bitte. Ja, 6.6.1992. 1992. Ja. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,78 Meter. 1,78 Meter. Ja. Ihr Gewicht bitte. Ja, ungefähr 70, 69 oder 70. 70, ja. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, natürlich habe ich. Wie heißt er? Er Oder ist wie heißt sie? Herr Müller. Herr Müller. M U E Doppel L E R UE. U E im Verstehe. Ludwigsburg. Ja, gut. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Arzt. Was sind Sie vom Beruf, Herr Schmidt? Ja, ich arbeite im Büro. Ich bin Büro. Büroarbeiter. Herr Doktor, ich bin ja unter Stress. Büroarbeit ist sehr schlecht für mich. Ja, Ich kann nicht genug bewegen und in immer. einem Unternehmen oder für was diese Büro? Ja, das ist einem Unternehmen. Wir sind immer geschlossen in einem Zimmer und ich kann nicht gut bewegen. Das geht mir nicht, aber muss ich arbeiten. Ja, ich brauche Geld, wissen Sie schon. Ja. Ja, deswegen muss ich Ja, arbeiten, alle aber. brauchen Geld. Sie Es haben ist sehr recht. stressig. Haben Sie Stress beim Familie? Ja, ich bin ledig und ich wohne mit meinem Hund. Manchmal habe ich Stress, ja. Aber Sie haben Stress bei der Arbeit. Ich habe Stress bei der Arbeit, ja. Ich habe kaum Haben Sie Freund oder Freundin. lange Reise in letzter Zeit gemacht? Nein, nein, ich arbeite immer. Ich muss immer Überstunden, deswegen ich kann kaum Zeit Verstehe. für sozial Leben. Ist Ihnen übel, Herr Schmidt? Nein, ich habe keine Übelkeit. Mussten Sie sich übergeben? Nein. Wie ist Ihr Appetit, Herr Schmidt? Normalerweise ich esse alles, aber seit 3 Stunden ich kann kaum essen. Seit 3 Stunden. Ja. Ja, und nach dem Beschwerden, ähnliche Beschwerden, ich fühlte mich immer sehr müde. Ja, Drei Sie Tage. haben Herzrasen und Brustschmerzen und Atemnot. Ja, Welche Sie Beschwerden haben. ist am schlimmsten, Herr Schmidt? Wer hieß am schlimmsten? Ja, Schlimmsten. warum sind Sie hier gekommen? Ja, ich denke, dass ich sterbe. Ich habe Herzinfarkt, denke ich. Nein, Aber machen Sie in sich der nicht. Notaufnahme, sie haben alle gemacht und hat mir gesagt, dass ich habe ohne befunden. Und das glaube ich nicht. Ich habe Beschwerden, Herr Doktor. Nach dem Anamnesegespräch werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte, Herr Schmidt. Ja, Haben Sie in das. letzter Zeit ab oder zugenommen? Nein, nein, habe ich nicht. Ist Ihr Stuhlgang und Wasserlassen? Ja, Sie sind gut. Kein Problem. Ich habe kein Problem. Kein Problem. Gut zu hören. Ja. Können Sie gut schlafen, Herr Schmidt? Ja, manchmal habe ich. Ja, schlafe ich kaum manchmal. Ich kann nicht gut schlafen. Warum können Sie nicht schlafen? Wegen der Stress oder? Ja, vielleicht. Ich wache auf. Und 1 Stunde, 2 Stunden kann ich nicht nochmal durchschlafen, einschlafen. Und Haben Sie Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? normalerweise ich schlafe, dann wache ich auf in der ja, Mitte. Durchschlafstörung haben Sie. Seit wann haben Sie das? Ja, seit ja, 3 oder 4 Monaten. Sie haben Ja, gesagt, im Notfall. diese Beschwerden hat mein Leben eingeschränkt. Das fühle ich mich sehr schlecht. Verstehe, Herr Schmidt. Ich fühle Aber mich schlapp, total wir tun schlapp. alles für Sie. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Sie haben schon gesagt, im Notarzt oder Notfall Medikamente genommen. Wissen Sie das? Welche Medikament war das? Ja, Sie haben mir etwas gegeben. Ich habe Sauerstoff eingenommen und eine Flüssigkeit, weiß ich nicht. Aber nach der Untersuchung Sie haben keine Medikamente mehr gegeben. Hat es Ihnen geholfen? Sie haben Sauerstoffmaske. keine Ja, Medikamente gegeben verstehe, nach der. aber die Flüssigkeit und Sauerstoff. Ja, das hat mir geholfen. Verstehe. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich hatte ja vor 6 Monaten pfeiferisches Drüsenfieber. Was haben Sie? Könnten Sie es Ja, wiederholen? pfeiferisches oder Drüsenfieber. Das ist ein Virus. Wissen Sie schon? Ja, ich kenne diese Virus, ja. Waren Sie im Ausland? Nein, nein. Hatte ich Halsschmerzen und Fieber vor 6 Monaten? Vor 6 Monaten. Haben Sie noch andere chronische? Wie wurde es behandelt? Ja, ich hatte Paracetamol und Ibuprofen eingenommen. Wie lange hat es gedauert? Eine Woche. Eine Woche. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Nein. Aber hatte ich vor 5 Jahren Autounfall und Vor einen 5 Jahren. Oberarmbruch. Wann war das? Könnten Sie es wiederholen? Autounfall und Oberarmbruch vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Und wurde ich operiert wegen Armbruch. War das Komplikation, war das Operation, war die Operation komplikationlos? Ja, alles geht gut, ja. Alles hat gut gegangen. Wurden Sie, haben Sie noch oder hatten Sie noch andere Operationen? Nein. Gut. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, ich habe Nussallergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, mit Jucken. Haben Sie noch andere Allergien oder Unverträglichkeiten? Weiß ich nicht. Verstehe. Rauchen Sie, Herr Schmidt? Ich rauche seit 10 Jahren halb Schachtel Zigaretten. Halbschachtel. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu. Was meinen Sie damit? Ja, besonders am Wochenende mit meiner Freunde und Freundinnen. Wir trinken ein Schnaps, Bier oder manchmal Whisky, manchmal Wein. Nur einmal in einer Woche, oder? Manchmal einmal, manchmal einmal pro 2 Wochen. Ein Glas Schnaps, oder? Ein Glas Schnaps oder ein Glas Wein oder 2 Flaschen Bier. Verstehe. Bitte nehmen Sie die folgenden Fragen nicht persönlich aus. Medizinischen Gründen fragen wir immer, haben Sie Erfahrung mit Drogen? Ja, was meinen Sie damit? Marihuana, Haschisch. Nein, nein, Herr Doktor, ja, ich habe keinen Kontakt Wirklich. mit Drogen. Sie leben mit Ihrem Hund. Ja. Sie sind ledig. Haben Sie Kinder, Herr Schmidt? Nein, nein, natürlich nicht. Gibt es irgendwelche chronischen Erkrankungen in Ihrer Familie? Ja, mein Vater leidet unter Depression. Hat er noch andere Erkrankungen? Und meine Mutter hat Bluthochdruck. Und Was noch? mein Onkel hat Angststörungen. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Schmidt? Ja, ich bin vollständig geimpft. Gut. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich habe ka kaum Zeit, Herr Doktor. Ich überstunde immer. Deswegen habe ich keine Zeit, Sport zu treiben. Verstehe. Herr Schmidt, meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, Herr Doktor, ich habe große Angst. Was muss ich machen? Was planen Sie? Was denken Sie? Was Sie habe ich? müssen hier bleiben. Ich werde jetzt eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werde ich Blut abnehmen, Herr Schmidt. Aber machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Wir sind für Sie da und wir tun alles für Sie. Wir tun am besten. Was muss ich übernachten, oder? Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Mit dem Ergebnis können wir entscheiden, Herr Schmidt. Aber ich hatte keine Lösung gefunden bevor. Ich möchte eine Lösung finden. Hier ist Können ein Sie mir helfen, oder? großes Krankenhaus. Wir tun alles für Sie. Wir haben viele verschiedene Abteilungen. Wir finden eine Lösung für Sie. Okay, Machen Sie Herr sich Doktor, deswegen freut mich. keine Sorgen, bitte. Freut mich, Herr Doktor. Ich bedanke mich darauf. Gerne, gerne. Dafür. Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitte. Es handelt sich um Walter Schmidt, einen 32-jährigen Patienten, geboren am 6.06.1992, 1,78 Meter groß, 70 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor, aufgrund seit 3 Stunden bestehender, zunehmender. Herr Kollegen, wer stellte sich bei uns heute? Wer? Im Notfall Aufnahme, im Wie Notfallabteilung. heißt unser Patienten? Ich meine. Walter Schmidt. Ja, Herr Schmidt stellte sich heute bei uns. Herr Sie Schmidt. haben gesagt, nur Herr stellte sich heute bei uns. Ich Herr. sage, er stellte. Okay. Herr Schmidt stellte sich bei uns vor aufgrund seit 3 Stunden bestehender, zunehmender, drückender Brustschmerzen. im ganzen Nervosität. Die Schmerzintensität wurde mit 5 bis 6 von 10 bewertet. Ferner gab er an, seit 3 Monaten dreimal ähnliche Beschwerden gehabt zu haben. Er sei deswegen im Krankenhaus gewesen, jedoch bisher keine feste Diagnose gestellt haben. Darüber hinaus klagte er über Dyspnoe, Tachykardie, ja, Dyspnoe und sowie Tachykardie. Er habe Stress bei der Arbeit, Begleitsymptomen liegen Tremor und Vertigo vor. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz seit 3 Stunden wegen der Stress und wegen dieser Beschwerden. Insomnie, durch Schlafstörung seit 3 bis 4 Monaten wegen der Stress. Er habe vor 6 Monaten eine virale Infektion, die wurde mit Paracetamol und Ibuprofen behandelt. Bei ihm wurde vor 5 Jahren eine Operation wegen Oberarmbruch durchgeführt. Er habe eine Allergie gegen Nuss, die sich mit Pruritus äußert. Er ist Raucher. Er rauche seit 10 Jahren eine halbe Schachtel Zigaretten täglich. Er trinke wöchentlich ein Glas Schnaps oder ein Glas Rotwein oder 2 Flaschen Bier. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist ledig. Er lebt mit seinem Hund. In der Familienanamnese fand sich arterielle Hypertonie bei der Mutter, Depression beim Vater, Angststörungen beim Onkel. Er ist Einzelkind. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Panikattacke. Dafür schiebt nicht, das ist vierte Mal in 3 Monaten ähnliche Beschwerden. Bisher habe er keine feste Diagnose gestellt. Und die Symptome sind typisch für Panikattacke, zum Beispiel Dyspnoe, Tachykardie, Tremor und Brustschmerzen. Differentialdiagnostisch kommen Koronarherzkrankheit, Lungenembolie, und Herzrhythmusstörungen in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparameter erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion beurteile ich allgemeinen Zustand des Patienten. Bei der Auskultation achte ich darauf, Herzgeräusch, Lungengeräusch. Danach werde ich Blut abnehmen. Ich überprüfe das Blutbild, die Entzündungswerte, die Gerinnungswerte und Troponin Ö, C, K, M, B sowie D-Dimer-Werte. Ich überprüfe Troponin Ö und CKMB, um eine akute Herzinfarkt auszuschließen. Ich überprüfe D-Dimer, um eine Pulmonärembolie auszuschließen. Zu weiteren Diagnostik, zu weiteren Abklärung würde ich operative Diagnostik durchführen. Um einen Herzinfarkt auszuschließen, werde ich zunächst eine EKG schreiben. Danach werde ich Röntgen-Thorax veranlassen, um eine mögliche Lungenpathologie auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich CT-Thorax veranlassen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen und eine psychiatrische Konsil verordnen, um die Therapie zu optimieren. Als Therapie empfehle ich Psychotherapie, Serotonin, Paroxetin. Ja, das war alles, Herr Oberarzt. Und dann, was empfehlen Sie den Patienten? Psychotherapie und antidepressive Medikamente, zum Beispiel Sertralin, Paroxetin, Venlafaxin gegebenenfalls. Herr Kollegen, wie können Sie pulmonären Embolie ausschließen? Ich würde Blut abnehmen, um D-Dimer-Werte zu bestimmen. Und ich werde ein CT des Thorax mit Kontrastmittel veranlassen. Gibt es bestimmte Bluttest, um eine pulmonale Embolie auszuschließen? Ya dedim evet. Schnelle und spezifische andere Ya Bluttest. ich werde Blutgas analiz Ja, durchführen, ja. Herr Oberarzt. Ja, ich möchte diese. Wenn der Patient Lungengefäß arterielle Embolie haben. Wie können Sie diese Diagnose feststellen? CT Tomografie mit Kontrastmittel, oder? Wir können nicht genau Diagnose stellen. Wie können wir? Ich kenne diese Test nicht, Herr Oberarzt. Können Sie mir helfen? Hören Sie Ventilation Perfusion Sintigraphie. Ja, ich habe es gehört. Vielen Dank. Können Sie so uns diese Tests aufklären? Leider, ich kenne diese Test nicht, deswegen kann ich nicht aufklären. Okay. Herr Kollege, wie können Sie Herzinfarkt ausschließen? Ja, am Anfang werde ich ein EKG oder würde ich ein EKG schreiben. Was Danach beachten Sie beim EKG? Hebung. Hebung. ST-Hebung, ja, ST-Hebung. Und gibt es andere operativ Diagnostik? Ja, danach werde ich Blut abnehmen oder würde ich Blut abnehmen. Operativ Diagnostik meine ich. Aparatif Diagnostik. Koroner Angio. Ja, koroner Wir anjiyo. können Gibt es einfacher diagnostizieren, Test? sowohl auch die Patientin heilen mit Angiografie. Gibt es einfacher Test? Ein Szintigraphie für Herz. Nein. Sehr einfach und strahlenfrei. Um Herzinfarkt auszuschließen. Ja. Ich kenne nur EKG als einfache Und Untersuchung. hören Sie Echokardiografie? Ja, ich kenne Echokardiografie, aber bei der Echokardiografie können wir nicht Herzinfarkt ausschließen. Wie können Sie bei der Echokardiografie eine Herzinfarkt ausschließen? Bisher habe ich nicht gehört, Herr Oberarzt. Könnten Sie mir bitte erzählen? Herzwandbewegungsstörung. Na, Herzwandbewegungsstörung. das ist ein langfristiger Befunde. Nein. Rechtzeitig. Ich habe erst mal gehört. Ja. Und auch niedrige Ejektionsfraktion. Ja. Ich wusste nur, nach dem Herzinfarkt können wir die Befunde darstellen oder erkennen. Vielen Dank für neue Info. Okay. Sie haben gesagt, eine Katheteruntersuchung ist möglich. Können Ja, Sie ein uns Herz diesen Angio. PTCA aufklären? Perkutan transtorasi. PTCA bedeutet Angio, koroner Angio oder andere. Ich weiß nicht. Perkutan. Sie würden mir aufklären. Das ist ein bildgebende Methode. Wir können Herzkranzgefäße darstellen in diesem Methode. Und es ist nicht nur diagnostische Untersuchung, als auch eine therapeutische Maßnahme. Wir können gleichzeitig Stent und Ballon durchführen. Das ist eine schmerzhafte Therapie. Deswegen geben wir örtliche Betäubung. Und das ist eine Untersuchung mit dem Röntgenstrahlung oder unter dem Röntgenstrahlung. Ja, nach der Untersuchung die Patientin oder der Patient bleibt in einem Koronerstation. Braucht man vor oder nach der Untersuchung Vorbereitung? Man braucht nicht Vorbereitung, aber nach der Untersuchung der Patient oder die Patientin bleibt in Koronerstation. Wie lange und warum? Es gibt zwei Möglichkeiten mit radialer Arter oder mit femoral Arter. Wenn wir mit femoral Arter in der femoral Arterien durchführen, wegen Blutung die Patient bleibt 6 Stunden oder 4 bis 6 Stunden in Koronerstation. Was empfehlen Sie bei der Patientin nach der Katheteruntersuchung? Böyle der Patientin ohne Bewegung. Und? Und ja, was noch? Viel Wasser trinken? Ja, wir geben Kontrastmittel, vermeiden auch eine renale Ausschädigung oder für renale Ausschädigung empfehle ich viel Wasser trinken. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Gerne. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen Okay. und ich möchte ihn Ihnen berichten. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, gerne. Ja, ich berichte über der 32-jährigen Patienten. Herrn Walter Schmidt, der 1,78 Meter groß ist und 69 Kilogramm wiegt. Herrn Walter Schmidt kam zu uns heute aufgrund seit heute Morgen bestehender Brustschmerzen, Dyspnoe, Palpitationen, Vertigo und Tremor sowie Angststörung ja. Außerdem fühlt er sich heiß während dieser Beschwerden. In den letzten 3 Monaten besuchte der Patient viermal wegen ähnlicher Beschwerden die Notaufnahme, jedoch wurden ohne pathologisches Befunde festgestellt. Ja, zusätzlich fügte er hinzu, dass er während dieser Angstattacken Todesangst sowie Gefühl eines Herzinfarktes verspüre. Darüber hinaus er leidet unter Asthenie und Fatigue, nachdem er Angstattack hatte. Der Patient leide an vor 6 Monaten Epstein-Barr-Virus-Infektion, die mit Paracetamol und Ibuprofen behandelt wurde. Ja. Er hatte vor 5 Jahren einen Autounfall und Oberarmbruch und er wurde eine Operation wegen Armbruch. Er wurde operiert wegen Armbruch. Er hat eine Nussallergie, die sich mit Pruritis äußert. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Er raucht ein Halbschachtel Zigaretten seit 10 Jahren und Alkohol und Drogen Anamnese sind unauffällig. In der Familienanamnese gab er an, dass sein Vater an Depression leidet und seine Mutter an arteriell Hypertonie leidet und sein Onkel an Angststörungen leidet. Er ist ledig und er wohnt mit ihrem Hund. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Panikstörung, Angststörung hin. Differentialdiagnostisch kommen Angina pectoris, akut koroner Syndrom, pulmoner Emboli in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten zuerst körperlich untersuchen. Danach werde ich Blut abnehmen, werde ich Großblutbild, Herzenzyme, Troponin, CKMB und ja, bestimmen lassen. Und ich werde ein EKG schreiben, um mögliche akut koroner Syndrom auszuschließen. Ja, werde ich auch ein Röntgen Thorax veranlassen, um mögliche Lungenpathologie auszuschließen. Und werde ich den Patienten stationär aufnehmen, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen und ein psychiatrisches Konsil wird sinnvoll, um Therapie zu optimieren. Okay, denken Sie, diese Patientin hat Panikstörung, Panikattacke, meinen Ja, Sie? Okay. ja. Aber Sie möchten die Patienten stationär aufnehmen. Ja, Der Patient hat viermal Notaufnahme besucht und hat keine Lösung gefunden. Deswegen werde ich den Patient stationär aufnehmen. Eine genaue Diagnose zu stellen, festzustellen. Okay, aber dieser Patient, ich denke, hat diese Patienten viele Laboruntersuchungen befunden, oder? Ja, wir haben keine Ergebnis jetzt ama Welche neue Test haben Sie werden Sie machen? ja, zuerst Ja, natürlich Herz oder haben Sie welche Labortest oder weitere Untersuchungen Test diese Patienten hatte Hatte oder ich werde berichten. Ja, Patient berichtete, dass in der Notaufnahme keine pathologisches Befunde aber festgestellt. welche Labor Ja, Untersuchungen diese Patienten hatte. ich habe keine Information über welche Untersuchungen durchgeführt, aber hat uns berichtet, dass er hat Sauerstoff eingenommen und einige Flüssigkeit eingenommen hat. Aber welche Untersuchungen durchgeführt, ich habe keine Information, Herr Oberärztin, Frau Oberärztin. Okay, aber ich denke, diese Patientin hat bevor Herzenzyme Laboruntersuchungen und manchmal eine Echokardiografie oder eine Angiografie, ja işte. Ja, hochwahrscheinlich. Ich muss auf jeden Fall Geschichte genau lernen. Bei der Untersuchung werde ich diese Fragen feststellen. Und der Patient hat eine Operation wegen Ja, Armbruch, ja. Wegen einer Armfraktur. Armfraktur, ja, Oberarmfraktur, Humerusfraktur. Ja. Wir haben 6 Stunden. Der Patient nimmt regelmäßig Medikamente. Ich habe diese Ja, Patient nimmt keine regelmäßig Medikamente ein. Ja. Okay. Ja, ich verstehe. Aufklärung yapmak ister misin? Können Sie die Ekokardiografi Ja, Ne? Ekokardiografie ist eine besondere Sonografie für Herz mit Hilfe Schallwellen untersuchen wir Herz, ob ein Bewegungsstörungen oder Wandschwäche oder Herzinsuffizienz gibt und wir überprüfen Ejektionsfraktion auch mit Hilfe Sonografie. Zuerst ja, das ist eine schmerzarm Untersuchungsmethode und hat keine risikoarm Untersuchungsmethode. Zuerst tragen wir ein Gel auf der betroffenen Haut, auf der Brustkorb und mit Hilfe Schallkopf bewegen wir Schallkopf und mit Schallwellen beurteilen wir die Herz Bewegung und Erkrankungen. Okay. Aber gibt es keine Familiengeschichte für Herz Krankenhaus, Herzkrankheit? Ja, Patient berichtete, dass ihre Mutter leidet unter arteriellen Hypertonie. Ja, manchmal arteriell Hypertonie kann einen Herzinsuffizienz verursachen. Deswegen eine Ekokardiographie wird sinnvoll. Ja. Okay. Ich habe keine weitere Fragen, aber Können Sie so uns Elektrokardiografi aufklären? Elektrokardiografie ist eine Untersuchung für Herz mit Hilfe Elektrokardiografie. Wir messen wir Herzsturm oder Herzelektrikaktivität und wird myokardial Infarktus oder Herzrhythmusstörungen beurteilen mit Hilfe Elektrokardiografie. Das ist ein schmerzlos und risikofrei Untersuchungsmethod. Eine günstig und ja eine einfach Untersuchungsmethode, besonders für Herz. Wie läuft dieser Test? Ja, zuerst mit Klemp oder verbinden Metall Klemps zum Extremitäten und Brustkorb. Und wir geben Sturm und wir messen Herzelektrikaktivität und ja beurteilen wir Herzrhythmus und Herzbewegung manchmal können wir beurteilen. Braucht man vor der Untersuchung Vorbereitung oder nach der Untersuchung? Ja, man braucht keine Vorbereitung bevor Untersuchung. Man muss liegen auf der Liegetisch und natürlich ihre Körper, Oberkörper besonders, man muss frei machen. Brustkorb und Brusthaut, man muss frei machen. Und natürlich Extremität, man muss die Sprunggelenks oder Handgelenks man muss frei machen, bevor diese Untersuchung. Oder ja da und. Und, ja, und zusammen. Hat diese Okay. Untersuchung alternativ Methoden? Für Elektrokardiografie, oder? Ja. Ja, gibt es drei besonders Elektrokardiografie, ein Elektrokardiografie in Ruhe oder Belastungselektrokardiografie oder dauerhaft 24 Stunden Elektrokardiografie. Alternativ Methoden, ja nicht gleich, aber Ekokardiografie kann auch Herzerkrankungen beurteilen. Oder Angiografie. Ja, kann auch Herzkranz Gefäße Verschluss Gibt es Komplikationen? beurteilen. Im EKG oder? EKG, ya oder Allergien? Ja, auf jeden Fall gel alerji kann oder Kunststoff allergi vielleicht man kann ja das kann verursachen oder mit Hochdos Elektrizität oder Sturm ich weiß nicht aber Das denke ich, kann eine Komplikation auftreten. Gibt es keine Komplikationen und keine Allergien? Keine. Keine? Manchmal Elektrik vermiyoruz. Elektrik elektrolü. aktivitesini ölçüyoruz sadece. Hasta elektrik vermiyoruz biz. Belki Öyle mi? felsefe. Ha. Aynen öyle patienten aufgenommen. Okay. Aufgenommen, ich würde Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, gerne. Ja. Es handelt sich um Herr Walter Schmidt. Er ist 32 Jahre alt und 1,78 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Stunden bestehender Dyspnoe, Tachykardie und Thoraxschmerzen mit ohne Ausstrahlung vor. Dem Patient zufolge sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten. Des Weiteren erwähnt er, dass die Schmerzen drückend und stehend sind. Die Schmerzen Intensität wurde mit 5 bis 6 von 10 auf eine Schmerzskala bewertet. Der Patient hat ähnliche Beschwerden viermal gehabt und deswegen ist der Patient beim anderen Arzt beim viele Mal Notaufnahme gewesen und er wurde mit Flüssigkeit und Sauerstoff behandelt. Aber die Therapie hat keine Verbesserung gebracht. Die Symptome gehen mit Fatigue, Asthenie, Nervosität und Tremor in der Hand einher. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Beschwerdebedingte Inappetenz, Insomnie und Vertigo. An Vorerkrankungen nannte er seit 8 Monaten bestehende Entschuldigung, vor 6 Monaten hat er ein Drüsenfieberkrankheit für eine Woche. Die Erkrankung wurde mit Paracetamol, Ibuprofen behandelt. Vor 5 Jahren hat er einen Autounfall und seine Oberarm wurde gebracht. Er wurde beim Patienten eine Operation durchgeführt. Er hat Nussallergie, die sich mit Pruritus äußert. Er raucht seit 10 Jahren Halbschachtel Zigaretten. Er trinke gelegentlich Alkohol, ein Schnaps oder ein bis zwei Bier oder ein Glas Wein, besonders am Wochenende. Drogenkonsum würde verneint. Im Besuch auf Familienanamnese teilt er mit, dass der Vater an Depression leidet. Die Mutter hat eine arterielle Hypertonie. Der Onkel hat Angststörungen. Er ist Einzelkind. Er ist vollständig geimpft. Er treibt keine Sport. Er arbeitet als Büroarbeiter und hat viel Stress. Er lebt mit seinem Hund und er hat keine Kinder. Ich gehe von einem Verdacht auf Panikattack aus, da der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient sind viele Mal deswegen diese Beschwerden Notaufnahme oder andere Arzt gewesen. Aber es gab keine bestimmte Diagnose und er hat viele Stress und Taşikardi, Dispnoe und Insomni. Das Sprechen für Panikattack. Als differenzielle Diagnose kommen Hypertiroide, chronische Herzkrankheit und pulmonär Embolie in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten zunächst vital Parameter überwachen. Dann würde ich den Patienten mit körperlicher Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich das Herz und die Lunge auskultieren und inspektieren. Danach neben körperliche Untersuchungen würde Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, TSA, freie T3 und T4 und D-Dimer, Troponin und entzündliche Parameter bestimmen lassen. Des Weiteren würde ich dem Patienten ein EKG schreiben, um mögliche Herzkrankheit zu auszuschließen. Nach dem EKG würde ein Echokardiografie sinnvoll, um mögliche andere Herzpathologien auszuschließen. Außerdem würde ich den Patienten Röntgen, Thorax durchführen und mögliche Lungenpathologien beurteilen können. Danach würde ich gegebenenfalls würde ich den Patienten eine Ventilation-Perfüsion-Sintigrafie durchführen, um mögliche pulmoner Embolie auszuschließen. Wenn die Verdachtsdiagnose bestätigen können, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Danach würde ich den Patienten eine psychische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Für Therapie werde ich dem Patienten antidepressiv Medikamente veranlassen, wie ja, ich habe vergessen, wie Diazepam zum Beispiel. Ja. Wenn sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden sieht, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren, Frau Oberarzt. Ja, ich verstehe. Aber diese denken Sie pulmonale Embolie für diese Patienten? Ja, Patient? es könnte sein, weil der Patient Dyspnoe und Tachykardie haben. Ich möchte sicher sein, denn ja, es ist möglich, ich denke. Ja, aber für diese Diagnose, um diese Diagnose so sicher Ja. machen, möchten Sie eine Ventilation-Perfusionsintigrafie durchführen? Das ist nicht notwendig. Gegebenenfalls werde ich zunächst Röntgen Thorax veranlassen und vielleicht CT des Thorax durchführen. Aber O da. wenn diese mit dieser apparativ Diagnose nicht bestimmen lassen, denke ich, gegebenenfalls Ventilation, Perfüsion, Sintigrafi durchführen. Aber im Labor möchten Sie eine. Ja, Labor ist sehr wichtig. Sie haben recht, Herr Oberarztin. Der DIMA ist sehr wichtig für pulmonar Emboli bestätigen. Und Und einige andere. Blutgasanalyse. Ja, Blutgasanalyse, Ja, Blutgasanalyse, richtig. ja. Okay, und möchten Sie diese Patienten stationär aufnehmen? Ja, Warum? der Patient ist sehr stressig und sie haben viele Angst, wenn der Patienten wenn der Aber welche Therapie haben Sie? Welche Therapie werden Sie beginnen für Stress? ja, Sie haben recht, Frau Oberarztin. Der Patient hat gesagt, ich bin viele Mal andere Arzt und andere Notaufnahme gegangen und Ja, ja, und der Patient keine Befunde. hat viele Stress. Vielleicht, wenn wir ein paar Tage der Patient im Krankenhaus kontrollieren oder beobachten. Kontrollieren. Ja, der Patient hat viele Laboruntersuchungen und ich denke, diese Patienten eine Klasse mit viele Laboruntersuchungen oder weitere Untersuchungen und ja. Ja, Sie haben recht, aber jetzt es ist möglich, gibt es andere Probleme, vielleicht mit den Lunge und der Herz. Kann man sicher sein, und ja, ich denke, es wäre besser, wenn der Patienten in Aufnahme beobachten. Okay. Aber ja, es ist möglich, nicht stationäre, sondern auch Ambulante ja, ambulante beobachten, ja. Therapie. Okay. Und möchten Sie uns die Sintigraphie aufklären. Ja, Frau Oberarztin. Ich werde Ihnen Entschuldigung, es Sintigraphie. Sintigraphie. Ja. Ja, Sintigraphie, ja. Ich würde Ihnen Welche Sintigraphie. Sintigraphie? Schilddrüsen-Sintigraphie, Knochen-Sintigraphie, Herz-Sintigraphie, welche? Oder Lunge, oder? Ventilation-Perfusion-Sintigraphie. Ja, Okay. es ist schwer für mich, aber ich kann suchen, ja. Perfusionssintigraphie ist ein bildgebende Verfahren mit der wir Lungen durch Blutstörungen oder andere Probleme beurteilen können. Mit dieser Untersuchung erkennen wir Lungenemboli oder andere durch Blutstörungen der Lunge, ja. Um diese Untersuchung zu machen, werden wir dem Patient eine radyoaktif Stoffe injiziert. Die Bild Lunge wird in echtzeitig auf einem Monitore dargestellt. Nach der Untersuchungen sollte der Patient viele Wasser trinken, damit es auf den Körper schneller ausgescheiden wird. Ja, ich bin fertig. Zor bir şeydi valla. Ben keşke Evet, dememiştim zor bir bunu. şey. Sorarlar bilmiyorum abi de yani bu zordu zaten. Yani şimdi Arif Hoca dediği için ben de üzerine atladım ama ben de çok bilmiyorum. Bunu tarif etmek zor. İlk önce belüftung yapılıyor. Önce hastaya radyoaktif bir gaz inhal ettiriliyor. Öyle mi? Hasta nefes alıp veriyor. Ondan sonra bir bilt oluşturuluyor. Bu ventilasyon sintigrafik kısmı olmuş oluyor. Daha sonra hastaya şey enjekte ediliyor. Radyoaktif madde enjekte ediliyor. Tekrar görüntü alınıyor. Bu da perfüzyon için olmuş oluyor. Hocam bizi Önce sınavda ventilasyon, sonra perfüzyon. bunu sınavda karıştırmayalım ya, bu zor bir şey, sorsalar da Yok, aklımda bunu şey kalmayacak. konuşma antrenmanı yapmak için bir şey yapıyorduk. Normalde sınavda sorulacaklarından değil ama Şey konuşma antrenmanı soracağım. olsun diye çalışmıştık. Bu hastayı gerçekten ayaktan mı tedavi etmek lazım acaba? Yanlış mı söylüyoruz, Ya stasyoner? benim sınavımda şöyle demişlerdi. Bu hasta çok benimki de çok geziyordu ya hocam. Dedi ki bu hastanın dedi şeylerini gördün mü dedi bana. Laborlarını Oberert onu sordu. Bu hastanın dedi sen labor befundelerini ya da işte yapılan tahlilleri diğer doktorların görüşlerini gördün mü dedi. Ben şöyle düşündüm, ay görmedim dedim. Hastanın bir dosyası vardır herhalde dedi. Bu kadar dolaştığına göre dedi. Sen o dosyayı sordun mu dedi. Hastanın yanında mıydı dedi. Dedim valla sormadım, aklıma gelmedi. Ama böyle bu hasta da 5 kez gitmiş ya. Çünkü dedi buna bir sürü şey hasta kendisi söylüyor zaten dedi. Bana tanı konulamadı. Ben bir sürü tahlil yaptırdım. Hasta kendisi zaten söyledi dedi. Sen şimdi yeni bir şey yapacak mısın bu hastaya dedi yani bana. Ben hastaya yatırıyorum dedim. Çünkü hani hastanın şeylerini çok bu Lebens şeylerinden dolayı hastaya yatırmak isterim falan dedim ama bu hastaya senin yapacağın bir şey yok demeye getirdi bana aslında. Onun için böyle çok gezen hastalara mutlaka size daha önce tanı kondu mu? Bunun için hangi tahliller yapıldı? İşte diyor ya Arif Hocam belki hastaya işte daha öncesinde bir divertikülit tanısı kondu. Onun için şey yapıldı gibi. Böyle daha önce doktora giden hastalara mutlaka size hangi tahliller yapıldı ve bu tahlillerde size bir şey kondu mu gibi söylemek lazım. Sonrasında yatırdığında ben hastaya belki dediği gibi ekosu var, EKG'si var hastanın. Hani senin yapacağın her şeyi zaten yapmışlar hastaya. Ben yatıracağım bir daha bunlara bakacağım diyebilirsiniz tabii. Kesinlikle şey değil. Bilgi açısından söylemiyorum. Zaten bu bir konuşma sınavı da. Ama anamnezde sorulsa çok şık olur. Onu demek istedim. Belki şey denilebilir mi orada? Yani yanınızda, tahlilleriniz yanınızda mı, o zaman soracağız. Evet, mutlaka soracağız. O zaman Yani yok derse de şöyle diyeceğiz belki. Tamam, ben sizin house hartınızla kontakta kurup evet, alacağım gibi bir şey herhalde. alacağım denebilir ya da işte size bir röntgen çekildi mi daha öncesinde hani konuşmak önemli olan ne bileyim size bir CT yapıldı mı falan gibi böyle. Veya benim dediğim yanlış mıydı? Yani şu anda tam hasta öyle ama şu anda da farklı bulgular olabilir. Ben emin olmak istiyorum hastanın Tabii tanısından. O diyebilirsiniz. yüzden ben yatırıp bir takip etmek istiyorum Tabii. gibi. Ya bu sizin kendi doktor görüşünüz. Böyle bir görüşünüz illa ki olabilir. Kimse de bir şey diyemez. Yatırmak istiyorsanız yatırırsınız hastayı Bir de yani. göğüs ağrısıyla geldiği için onun için takip etmek isterim Tabii. denilebilir. Çünkü adam 10 defa bir şey çıkmamıştır ama 11. de bir şey Evet. çıkabilir. Yani bu dediğim gibi bu sizin Bu kendi doktor. açıdan. Göğüs ağrısı olduğu için yatırırım, takip etmek için denilebilir. Ama yani bu önemli bir nokta. Böyle çok dolaşan hastalara mutlaka yanında bir dosyan var mı? Tahlillerin var mı? Evet, sormak lazım. O Evet, önemli. bunu dediğim gibi anamnez sırasında sorarsak bence şık olur yani. Hele hastası Yok. bir şeyler de söylerse tanınızı da kuvvetlendirebilir. Ben bu hastaya tanılarını sordum. İşte tahlillerin tetkiklerini sordum. Hepsi için bir şey bulamadılar ya da işte bunlar normal dediler. Bunun için bu hastada panik atak düşünüyorum derseniz zaten Klinik olarak da tanınızı doğrulamış olursunuz. Bir de şey diyeceğim hocam, bu Strahlung kısmında mit ona Strahlung diyorsunuz ya, ya da ben öyle duydum. Ben öyle dedim, evet. Yanlış mı o? Burada mit demiyorsunuz sanırım hocam ya. Yani. Direkt Ha, ona mit demek lazım değil mi? dememek lazım. Sadece ona Strahlung. Evet. Ha, mit demeyeceğiz. Tamam, o zaman ona Strahlung. Ama Tamam. şöyle, Ben Strahlung varsa mit dedim de. mit bir şey Strahlung diyorsunuz. Alstrahlung. Ama ona Strahlung demek için mit Ha, tamam, çok demiyorsunuz. güzel. Teşekkür ederim. Tamam. Ya bir de ben bir şey soracağım sizlere. Yani biz burada bu vegan zayıf diyoruz. Beştehender falan filan er diyoruz. Ama ben ChatGPT'ye sordum. Diyor ki beştehender değil, beştehendendi. Çünkü orada diyor zayıfa göre çekimlemek lazım. Vegan'e göre değil. Vegan genetif oluyor, zayıf datif oluyor. Siz bu konuda ne dersiniz ulema? Hayır hocam. Zayt'a göre çekmiyorsunuz. Vegan'a göre çekiyorsunuz. Ama şöyle oluyor. Biz şimdi Schmerzen'a göre çekiyoruz. Beştehender. Evet. Schmerzen değişirse bu beştehenderler de Evet, değişiyor. tamam, biliyorum ama biz orada vegan'e göre Evet. çekimliyoruz değil mi? Biz vegan'a Vegan'e göre. göre Ama çekiyoruz. bulmuş oluyor bizimki. Genetik. ChatGPT diyor ki zayıf diyor, vegan'den sonra geldiği için zayıfa göre çekim. O zaman Yok. ChatGPT her zaman doğru söylemiyor. Siz onun kafası karışıyordur. Siz vegan'a göre çekiyorsunuz ve Schmerzen'ı Yok çekiyorsunuz. yok, Ama ben zaten hep öyle yapıyorum. Hatta bizim hoca, kurstaki hoca da ben öyle gönderiyorum. Kadıncağız düzeltmiyor. O da vegan diyor da yok ChatGPT yok, niye o zaman saçmaladı ChatGPT? Kafam karıştı dedim size sonra. doğru. Yok, orası doğru. Bir de hocam Dragon Consum değil de Druk Consum diyorsunuz sanki, ya da bana öyle geldi. Öyle doğrudur. Ben onu not alayım. Belki haklısın. Sen öyle duyuyorsun. Öyle. Dragon Consum diyeceğiz değil mi? Dragon Dragon Consum. Consum. Dragon Consum. Tamam.